Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2. 3:03. Die Lesung im 2 und da fängt heute eine neue Reihe an. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig von Jaroslav Hašek. Der tschechische Autor und Humorist Jaroslav Hašek galt Zeit seines Lebens als anrüchig, Anarchist, Bolschewik, Säufer, Störer der öffentlichen Ordnung. Über 1200 Geschichten und Betrachtungen für Zeitungen und Magazine hat er geschrieben, die meisten davon im Gasthaus. Dort sind auch die Abenteuer des braven Soldaten Schweig entstanden. Hašeks letztes, unvollendetes Werk, es ist sein berühmtestes geworden. Die Geschichte beginnt am Vorabend des Ersten Weltkrieges in Prag mit politischen Unruhen und sozialen Missständen. In einem Panoptikum von Hampelmännern, Polizeispitzeln, Kretins und Menschen, die zur Schnecke gemacht werden, spielt Schweig die Rolle des Idioten. Hören Sie Teil 1 der Geschichte. Es liest der legendäre österreichische Kabarettist und Schauspieler Helmut Qualtinger. Und er liest mit unvergleichlicher Stimme den braven Soldaten, der jede Tortur mit heiterem Gleichmut erduldet. Das Eingreifen des braven Soldaten Schweig in den Weltkrieg. »Also Sie haben uns den Ferdinand erschlagen«, sagte die Bedienerin zu Herrn Schweig, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von der militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt worden war und der sich nun durch den Verkauf von Hunden, hässlichen, schlechtrassigen Scheusälern ernährte, deren Stammbäume er fälschte. Neben dieser Beschäftigung war er vom Rheumatismus heimgesucht und rieb sich gerade die Knie mit Opopeldoc ein. »Was für einen Ferdinand, Frau Müller?« fragte Schweig, ohne aufzuhören, sich die Knie zu massieren. »Ich kenne zwei Ferdinande. Einen, der ist Diener beim Drogisten Pruscher und hat dort mal aus Versehen eine Flasche mit irgendeiner Harttinktur ausgetrunken. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundedreck sammelt. Um beide ist kein Schad.« »Aber Gnäherr, den Herrn Herzog Ferdinand, den aus Konopisch, den dicken Frommen.« »Jesus Marie«, schrie Schweig auf, »das ist aber gelungen. Und wo ist ihm denn das passiert, dem Herrn Herzog?« »In Sarajevo haben sie ihn mit einem Revolver niedergeschossen, Gnäherr. Er ist dort mit seiner Erzherzogin im Automobil gefahren.« »Da schau her im Automobil, Frau Müller.« »Ja, so ein Herr kann sich das erlauben und denkt gar nicht dran, wie so eine Fahrt im Automobil unglücklich ausgehen kann. Und noch dazu in Sarajevo, das ist in Bosnien, Frau Müller, das haben sicher die Türken gemacht. Wir hätten ihnen halt dieses Bosnien und Herzegowina nicht nehmen sollen. No, also, Frau Müller, der Herr Erzherzog ruht also schon in Gottes Schoß. Hat er sich lang geplagt?« »Der Herr Erzherzog war gleich weg, Gnäherr. Sie wissen ja, so ein Revolver ist kein Spaß. Unlängst hat auch ein Herr bei uns in Nusle mit einem Revolver gespielt und die ganze Familie erschossen, mitsamt dem Hausmeister, der nachschauen gekommen ist, wer dort im dritten Stock schießt.« »Mancher Revolver geht nicht los, Frau Müller, wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Solche Systeme gibt's viel. Aber auf den Herrn Erzherzog haben Sie sich gewiss was Besseres gekauft. Und ich möchte wetten, Frau Müller, dass sich der Mann, der das getan hat, dazu schön angezogen hat.« »Es waren Ihrer Herr, ich merke, mein Herr.« »Nur das versteht sich doch von selbst, Frau Müller«, sagte Schweig, seine Kniemassage beendend. »Wenn Sie einen Erzherzog oder den Kaiser erschlagen wollten, möchten Sie sich sicher auch mit jemandem beraten. Mehr Leid haben mehr Verstand. Der eine rät das, der andere wieder was anderes, und so wird das Schwerste leicht vollbracht, wie es in unserer Volkshymne heißt. Die Hauptsache ist, den Moment abpassen, wenn so ein hoher Herr vorübergeht. Wie zum Beispiel, wenn Sie sich noch an den Herrn Luceni erinnern, der was unsere selige Elisabeth mit der Pfeile erstochen hat. Er ist mit ihr spazieren gegangen? Dann trauen Sie noch jemanden. Seit der Zeit geht keine Kaiserin mehr spazieren. Und dasselbe Schicksal wartet noch auf viele Leute. Sie werden sehen, Frau Müller, dass auch noch der Zar und die Zarin an die Reihe kommen. Und was Gott verhüten mag, auch unser Kaiser, wenn Sie schon mit seinem Onkel angefangen haben. Er hat viel Feinde, der alte Herr.« »Ja, Frau Müller, heutzutage geschehen Dinge. Das ist wieder ein Verlust für Österreich. Heutzutage gibt's wenige anständige Leute. Ich stelle mir halt vor, dass sich der Herr Erzherzog Ferdinand in Sarajevo auch in den Mann geteilt hat, der ihn erschossen hat. Er hat irgendeinen Herrn gesehen und sich gedacht, das ist sicher ein anständiger Mensch, wenn er mir Heil zuruft. Und dabei knallt ihn der Herr nieder. Hat er nun einmal oder öfter geschossen?« Die Zeitungen schreiben nachher, dass der Herr Erzherzog wie ein Sieb war. Er hat alle Patronen auf ihn verschossen. Ja, das geht ungeheuer rasch, Frau Miller, furchtbar rasch. Ich möchte mir für sowas einen Browning kaufen. Der schaut aus wie ein Spielzeug, aber Sie können damit in 2 Minuten 20 Erzherzige niederschießen. Also, ich gehe jetzt ins Wirtshaus zum Kelch und wenn jemand herkäme um den Rattler, auf den ich mir die Anzahlung genommen habe, dann sagen Sie ihm, dass ich ihn in meinem Hundezwinger am Land habe, dass ich ihm unlängst die Ohren kopiert habe und dass man ihn jetzt nicht transportieren kann, solange die Ohren nicht zuheilen, damit er sie sich nicht verkehlt. Den Schlüssel geben Sie zur Hausmeisterin. Im Wirtshaus zum Kelch saß ein einsamer Gast. Es war der Zivilpolizist Brettschneider, der im Dienste der Staatspolizei stand. Der Wirt Paliwetz spülte die Tassen ab und Brettschneider bemühte sich vergeblich, mit ihm ein ernstes Gespräch anzuknüpfen. Paliwetz war als ordinärer Mensch bekannt, jedes zweite Wort von ihm war Dreck oder Hintern. Dabei war er aber belesen und verwies jedermann darauf, was Victor Hugo in seiner Schilderung der Antwort der alten Garde Napoleons an die Engländer in der Schlacht von Waterloo über dieses Thema schreibt. »Einen feinen Sommer haben wir«, knüpfte Brettschneider sein ernstes Gespräch an. »Steht alles für einen Dreck«, antwortete Paliwetz, die Tassen in den Speiseschrank einordnend. »Wir haben uns in Sarajevo was Schönes eingebrockt«, ließ sich mit schwacher Hoffnung wieder Brettschneider vernehmen. »In welchem Sarajevo?«, fragte Paliwetz. »In der Nussler Waldstube? Dort rauft man sich ja jeden Tag. Sie wissen ja, Nussle.« »Im bosnischen Sarajevo, Herr Wirt. Man hat dort den Herrn Erzherzog Ferdinand erschossen. Was sagen Sie dazu?« »Ich misch mich in solche Sachen nicht hinein. Damit kann mich jeder im Arsch lecken«, antwortete höflich Herr Paliwetz und zündete sich seine Pfeife an. »Sich heutzutage in sowas hineinmischen, das kann jeden den Kopf kosten. Ich bin Gewerbetreibender. Wenn jemand kommt und sich ein Bier bestellt, schenke ich's ihm ein. Aber so ein Sarajevo, Politik oder der selige Erzherzog, das ist nichts für uns. Da schaut nichts heraus wie's Kriminal.« Brettschneider verstummte und blickte enttäuscht in der leeren Gaststube umher. »Da ist mal ein Bild vom Kaiser gehangen«, ließ er sich nach einer Weile von Neuem vernehmen. »Gerade dort, wo jetzt der Spiegel hängt.« »Ja, da haben Sie recht«, antwortete Herr Paliwetz. »Er ist dort gehangen und die Fliegen haben auf ihn geschissen, so habe ich ihn auf den Boden gegeben. Sie wissen ja, jemand könnte sich irgendeine Bemerkung erlauben und man könnte davon noch Unannehmlichkeiten haben. Habe ich das nötig?« »In Sarajevo hat es aber besser aussehen müssen, Herr Wirt.« Auf diese heimtückische, direkte Frage antwortete Herr Paliwetz ungewöhnlich vorsichtig. »Um diese Zeit ist es in Bosnien verflucht heiß. Wie ich gedient habe, mussten wir unserem Oberleutnant Eis auf den Kopf geben.« »Bei welchem Regiment haben Sie gedient, Herr Wirt?« »An solche Kleinigkeiten erinnere ich mich nicht. Ich habe mich nie um so einen Dreck gekümmert und war auch nie darauf neugierig«, antwortete Herr Paliwetz. »Allzu große Neugier schadet.« Der Zivilpolizist Brettschneider verstummte endgültig und sein betrübter Ausdruck heiterte sich erst bei der Ankunft Schwegs auf, der bei seinem Eintritt in das Wirtshaus ein schwarzes Bier mit folgender Bemerkung bestellte. »In Wien haben Sie heute auch Trauer.« Brettschneiders Augen leuchteten voller Hoffnung auf. Er sagte kurz, »Auf Konopischt hängen 10 schwarze Fahnen.« »Es sollten 12 dort sein«, sagte Schweg nach einem Schluck. »Warum meinen Sie 12? Fragte Brettschneider. »Damit es eine runde Zahl gibt. Aufs Dutzend rechnet sich's besser und im Dutzend kommt auch alles billiger«, antwortete Schweg. Es trat Stille ein, die Schweg selbst durch folgenden Stoßseufzer unterbrach. »Also er ruht schon in Gottes Schoß. Gott gebe ihm ewigen Frieden. Er hat's nicht mal erlebt, dass er Kaiser worden ist. Wie ich beim Militär gedient habe, ist einmal ein General vom Pferd gefallen und hat sich in aller Seelenruhe erschlagen. Man wollte ihm wieder aufs Pferd helfen, ihn hinaufheben. Da sieht man, dass er mausetot ist. Und er hat auch zum Feldmarschall avancieren sollen. Das ist bei einer Parade geschehen. Diese Paraden führen nie zu was Guten. In Sarajevo war auch so eine Parade. Ich erinnere mich, dass mir bei so einer Parade einmal 20 Knöpfe bei der Montur gefällt haben und dass ich dafür 14 Tage Einzel gefasst habe. 2 Tage bin ich krumm geschlossen gelegen wie der Lazarus. Aber Disziplin muss beim Militär sein, sonst möchte sich niemand aus jemandem was machen. Unser Oberleutnant Makowetz hat uns immer gesagt, Disziplin, ihr Haiochsen, muss sein, sonst möchtet ihr wie die Affen auf den Bäumen klettern. Aber das Militär wird aus euch Menschen machen, ihr Trotteln. Und ist das nicht wahr? Stellen Sie sich einen Park vor, sagen wir auf dem Karlsplatz, und auf jedem Baum einen Soldaten ohne Disziplin. Davor habe ich immer die größte Angst gehabt. Das in Sarajevo, knüpfte Brettschneider an, haben die Serben gemacht. Da irren Sie sich aber sehr, antwortete Schweg. Das haben die Türken gemacht, wegen Bosnien und Herzegowina. Und Schweg legte seine Ansichten über die internationale Politik Österreichs auf dem Balkan dar. Die Türken hätten im Jahre 1912 den Krieg mit Serbien, Bulgarien und Griechenland verloren. Sie hatten damals wollen, Österreich solle ihnen helfen. Und als dies nicht geschah, schossen sie Ferdinand nieder. Hast du die Türken gern? Wandte sich Schweg an Paliwetz. Hast du diese heidnischen Hunde gern? Nicht wahr? Das nicht. Ein Gast wie der andere, sagte Paliwetz. Und wenn's auch ein Türke ist. Für uns Gewerbetreibenden gibt's keine Politik. Bezahl dein Bier und setz dich hin und quatsch, was du willst. Das ist mein Grundsatz. Ob unser Ferdinand ein Türke oder ein Serbe, ein Katholik oder Mohammedaner, ein Anarchist oder Jungtscheche umgebracht hat, ist mir ganz Bovidel. Gut, Herr Wirt, ließ sich Brettschneider vernehmen, der wiederum die Hoffnung aufgab, einen von den beiden in die Enge treiben zu können. Aber Sie werden zugeben, dass das ein großer Verlust für Österreich ist. Statt des Wirtes antwortete Schweg. Ein Verlust ist es, das lässt sich nicht leugnen. Ein furchtbarer Verlust. Der Ferdinand lässt sich nicht durch jeden beliebigen Trottel ersetzen. Wie meinen Sie das? Warf Brettschneider ein. Wie ich das mein? Antwortete Schweg heiter. Na, nur so. Wenn ich mir das überlege, ein Onkel seiner Majestät des Kaisers und sie erschießen ihn, das ist ja ein Skandal, die ganzen Zeitungen sind voll damit. Bei uns in Budweis hat man vor Jahren auf dem Markt bei irgendeinem kleinen Streit einen Viehhändler erstochen, einen gewissen Bratislav Ludwig. Der hatte einen Sohn namens Bohuslav und wenn der seine Schweine verkaufen kann, wollte niemand was von ihm kaufen und jeder hat gesagt, das ist der Sohn von diesem Erstochenen, das wird gewiss auch ein feiner Lump sein. Sie ziehen aber merkwürdige Vergleiche, sagte Brettschneider bedeutungsvoll. Zuerst sprechen Sie von Ferdinand und dann von einem Viehhändler. Aber wo? Verteidigte sich Schweg. Gott bewahre, dass ich jemand mit jemandem vergleichen möchte. Der Herr Wirt kennt mich, nicht wahr? Ich habe nie jemanden mit jemandem verglichen. Ich möchte nur nicht in der Haut der Frau Erzherzogin stecken. Was wird die jetzt machen? Die Kinder sind Waisen, die Herrschaft in Konop ist ohne Herrn. Soll sie sich wieder mit irgendeinem Erzherzog verheiraten? Was hätte sie davon? Sie wird mit ihm wieder nach Sarajevo fahren und zum zweiten Mal Witwe werden. Da hat vor Jahren in Sliv bei Luboka ein Häger gelebt, der hat den hässlichen Namen Pinscher gehabt. Die Wilddiebe haben ihn erschossen und er hat eine Witwe mit zwei Kindern hinterlassen. Und sie hat sich nach einem Jahr wieder einen Häger genommen, den Pepi Žablovic aus Midlovar. Und den haben sie ihr auch erschossen. Dann hat sie sich zum dritten Mal verheiratet und hat wieder einen Häger genommen und hat gesagt, alle guten Dinge sind drei. Wenn's diesmal nicht klickt, dann weiß ich schon nicht, was ich machen soll. Natürlich hat man ihr ihn wieder erschossen und da hat sie mit diesen Hägern zusammen schon sechs Kinder gehabt. Sie ist bis in die Kanzlei vom Herrn Fürsten in Luboka gegangen und hat sich beschwert, dass sie mit diesen Hägern so ein Malheur hat. Dort hat man ihr den Teichwächter Jarosch vom Ratschitzer Teich empfohlen. Und was sagen Sie dazu? Den haben sie ihr wieder beim Fischfang im Teich ertränkt und dabei hat sie mit ihm schon zwei Kinder gehabt. Da hat sie sich einen Schneider aus Wodden angenommen und der hat sie eines Abends mit der Hacke erschlagen und ist sich dann freiwillig anzeigen gegangen. Wie man ihn dann beim Kreisgericht in Pisek gehängt hat, hat er dem Priester die Nase abgebissen und hat gesagt, dass er überhaupt nichts bereit und hat auch noch was sehr Hässliches über unseren Kaiser gesagt. Und wissen Sie nicht, was er gesagt hat? Fragte mit hoffnungsvoller Stimme Brettschneider. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil sich niemand getraut hat, es zu wiederholen, aber es war herrlich etwas so Furchtbares und Schreckliches, dass ein Rat vom Gericht, der dabei war, davon verricht geworden ist und noch heute hält man ihn in der Isolierzelle, damit nichts ans Licht kommt. Es war nicht nur eine gewöhnliche Beleidigung, wie man sie begeht, wenn man betrunken ist. Und welche Majestätsbeleidigungen begeht man denn da? Fragte Brettschneider. Meine Herren, ich bitte Sie, sprechen Sie von was anderem, ließ sich der Wirt Paliwetz vernehmen. Wissen Sie, ich habe sowas nicht gern. Man lässt was fallen und das kann einen manchmal verdrießen. Welche Majestätsbeleidigungen man begeht, wenn man betrunken ist? Wiederholte Schweg. Verschiedene. Betrinken Sie sich, lassen Sie sich die österreichische Hymne aufspielen und Sie werden sehen, was Sie anfangen werden zu sprechen. Sie werden sich so viel über seine Majestät ausdenken, dass es, wenn nur die Hälfte davon wahr ist, genügen möchte, um ihn für sein ganzes Leben unmöglich zu machen. Aber der alte Herr verdient sich's wirklich nicht. Bedenken Sie, seinen Sohn Rudolf hat er im zarten Alter in voller Manneskraft verloren. Seine Gemahlin Elisabeth hat man mit einem Dolch durchbohrt. Dann ist ihm der Johann Ort verloren gegangen. Seinen Bruder, den Kaiser von Mexiko, hat man ihm in irgendeiner Festung an irgendeiner Mauer erschossen. Jetzt haben sie ihm wieder auf seine alten Tage den Onkel abgemurkst. Da müsste man wirklich eiserne Nerven haben. Und dann fängt irgendein besoffener Kerl an, ihn aufzuheißen. Wenn es heute zum Krieg kommt, gehe ich freiwillig und werde unserem Kaiser dienen, bis man mich in Stücke reißt. Schweig tat einen tüchtigen Schluck und fuhr fort. Sie glauben, unser Kaiser wird das so lassen? Da kennen Sie ihn schlecht. Krieg mit den Türken muss sein. Ihr habt meinen Onkel erschlagen, da habt ihr dafür eins über die Goschen. Es gibt bestimmt Krieg. Serbien und Russland werden uns in diesem Krieg helfen. Sakra, wir werden die Feinde dreschen. Schweig sah in diesem prophetischen Augenblick herrlich aus. Sein einfältiges Gesicht, das lächelte wie der zunehmende Mond, glänzte vor Begeisterung. Ihm war alles so klar. Kann sein, fuhr er in seiner Schilderung der Zukunft Österreichs fort, dass uns, wenn wir mit den Türken Krieg führen, die Deutschen in den Rücken fallen, weil die Deutschen und die Türken zusammenhalten. Wir können uns aber mit Frankreich verbinden, das seit dem Jahr 71 auf Deutschland schlecht zu sprechen ist. Und schon wird's gehen. Es wird Krieg geben, mehr sage ich euch nicht. Brett Schneider stand auf und sagte feierlich, mehr müssen Sie auch nicht sagen. Kommen Sie mit mir auf den Gang, dort werde ich Ihnen etwas sagen. Schweig folgte dem Zivilpolizisten auf den Gang, wo seiner eine kleine Überraschung hatte, als ihm sein Biernachbar sein Abzeichen zeigte und erklärte, dass er ihn verhafte und sofort zur Polizeidirektion führen werde. Schweig bemühte sich, ihm klarzumachen, dass er sich vielleicht irre, er sei vollständig unschuldig und habe nicht ein Wort gesagt, das jemanden beleidigen könne. Brettschneider sagte ihm jedoch, er habe sich einer Reihe strafbarer Handlungen schuldig gemacht, unter denen auch das Verbrechen des Hochverrats eine Rolle spiele. Dann kehrten sie in die Gaststube zurück und Schweig sagte zu Herrn Paliwetz, »Ich habe 5 Biere und ein Kipfel mit einem Würstel. Jetzt geben Sie mir noch einen Schliwowitz und dann muss ich schon gehen, weil ich verhaftet bin.« Breitschneider zeigte Herrn Paliwetz sein Abzeichen, blickte Herrn Paliwetz eine Weile an und fragte dann, »Sind Sie verheiratet?« »Ja.« »Und kann Ihre Frau während Ihrer Abwesenheit das Geschäft führen?« »Ja.« »Dann ist alles in Ordnung, Herr Wirt.« sagte Brettschneider heiter, rufen Sie Ihre Frau herein, übergeben Sie ihr alles und abends werden wir Sie abholen. Mach dir nichts draus, tröstete ihn Schweig. Ich gehe nur wegen Hochverrat hin. Aber wofür ich? Stöhnte Paliwetz. Ich war doch so vorsichtig. Brettschneider lachte und sagte siegesfroh, dafür, dass Sie gesagt haben, dass die Fliegen auf unseren Kaiser geschissen haben. Man wird Ihnen schon unseren Kaiser aus dem Kopf treiben. Und Schweig verließ das Gasthaus zum Kelch in Begleitung des Zivilpolizisten, den er mit seinem freundlichen Lächeln fragte, als sie auf die Straße traten. »Soll ich vom Trottoir heruntergehen?« »Warum?« »Ich denke, wenn ich verhaftet bin, habe ich kein Recht mehr, auf dem Trottoir zu gehen.« Als sie in das Tor der Polizeidirektion traten, sagte Schweig, »Wie rasch uns die Zeit verlaufen ist. Gehen Sie oft zum Kelch?« Und während man Schweig in die Aufnahmekanzlei führte, übergab Herr Paliwetz beim Kelch die Gastwirtschaft seiner weinenden Frau, wobei er sie in seiner sonderbaren Art tröstete. »Wein nicht, heil nicht! Was können Sie mir wegen einem beschissenen Kaiserbild machen?« Und so griff der brave Soldat Schweig in seiner freundlichen Weise in den Weltkrieg ein. Die Historiker wird es interessieren, dass er weit in die Zukunft voraussah. Wenn sich die Situation später anders entwickelte, als er beim Kelch auseinandergesetzt hatte, dann müssen wir berücksichtigen, dass er keine diplomatische Vorbildung besaß. Der brave Soldat Schweig auf der Polizeidirektion. Das Attentat in Sarajevo füllte die Polizeidirektion mit zahlreichen Opfern. Man brachte eins nach dem anderen, und der alte Inspektor in der Aufnahmekanzlei sagte mit seiner gutmütigen Stimme, »Dieser Ferdinand wird sich euch nicht auszahlen.« Als man Schweig in eine der vielen Zellen des ersten Stockwerks sperrte, fand er dort eine Gesellschaft von 6 Männern vor. Fünf saßen rings um den Tisch und in der Ecke auf dem Bett saß, als wollte er sich von ihnen absondern, ein Mann in mittleren Jahren. Schweg begann einen nach dem anderen auszufragen, warum man ihn eingesperrt habe. Von den Fünfen, die am Tisch saßen, erhielt er nahezu die gleiche Antwort. Wegen Sarajevo. Wegen Ferdinand. Wegen diesem Mord an Herrn Erzherzog. Wegen Ferdinand. Dafür, dass man den Erzherzog in Sarajevo umgebracht hat. Der Sechste, der sich von diesen fünf absonderte, sagte, dass er mit ihnen nichts zu tun haben wolle, damit auf ihn kein Verdacht falle, denn er sitze hier nur wegen versuchten Raubmordes an einem Bauer aus Holitz. Schweg setzte sich an den Tisch in die Gesellschaft der Verschwörer, die einander bereits zum 10. Mal erzählten, wie sie in diese Affäre hineingeraten waren. Alle, bis auf einen, hatte es entweder im Wirtshaus, in der Weinstube oder im Kaffeehaus ereilt. Eine Ausnahme bildete ein ungewöhnlich dicker Herr mit einer Brille und verweinten Augen, der zu Hause in seiner Wohnung verhaftet worden war, weil er zwei Tage vor dem Attentat in Sarajevo für zwei serbische Studenten, Techniker, im Gasthaus die Zeche bezahlt hatte und vom Detektiv Brix in ihrer Gesellschaft betrunken im Montmartre in der Kettengasse gesehen worden war, wo er, wie er im Protokoll bereits durch seine Unterschrift bestätigt hatte, ebenfalls für sie gezahlt hatte. Auf alle Fragen bei der Voruntersuchung auf der Polizeidirektion jammerte er stereotyp: Ich habe ein Papiergeschäft. Worauf ihm ebenfalls die stereotype Antwort zuteil wurde: Das ist kein Beweis für Ihre Unschuld. Der kleine Herr, den es in einer Weinstube erwischt hatte, war Geschichtsprofessor und hatte dem Weinstubenbesitzer die Geschichte verschiedener Attentate erklärt. Er wurde gerade in dem Augenblick verhaftet, als er die psychologische Analyse aller Attentate mit den Worten beendete: Der Gedanke des Attentates ist so einfach wie das Ei des Kolumbus. Genauso einfach, wie Sie das Gefängnis erwartet, wurde sein Ausspruch während des Verhörs von dem Polizeikommissär ergänzt. Der dritte Verschwörer war der Vorsitzende des Wohltätigkeitsvereins Dobromil in Hotkovitschka. An dem Tage, an dem das Attentat verübt worden war, veranstaltete der Dobromil ein Gartenfest mit anschließendem Konzert. Der Gendarmerie-Wachtmeister kam, um die Teilnehmer aufzufordern, das Fest zu beenden, denn Österreich habe Trauer, worauf der Vorsitzende des Dobromil gutmütig entgegnete: Warten Sie ein Weilchen, bis man das Hey Slovane zu Ende gespielt haben wird. Jetzt saß er da mit gesenktem Kopf und lamentierte: Im August haben wir neue Vorstandswahlen. Wenn ich bis zu der Zeit nicht zu Hause bin, kann es geschehen, dass man mich nicht wählt. Und ich bin schon zum 10. Mal Vorsitzender. Ich überlebe diese Schande nicht. Seltsam hatte der selige Ferdinand dem vierten Verhafteten mitgespielt, einem Mann von lauterem Charakter und makellosem Schild. Er war volle zwei Tage jeglichem Gespräch über Ferdinand ausgewichen, bis er den Eichelkönig mit der Shell 7 trumpfte: Sieben Kugeln wie in Sarajevo. Haar und Bart des fünften Mannes, der, wie er selbst sagte, wegen diesem Mord am Herrn Erzherzog in Sarajevo saß, war noch vor Schreck gesträubt, so dass sein Kopf an einen Stallpinscher gemahnte. Dieser Mann hatte in dem Restaurant, wo er verhaftet worden war, überhaupt kein Wort gesprochen. Er hat nicht einmal die Zeitungsberichte über die Ermordung Ferdinands gelesen. Er war ganz allein an einem Tisch gesessen, als irgendein Herr zu ihm kam, sich ihm gegenübersetzte und rasch zu ihm sagte: Haben Sie davon gelesen? Nein. Wissen Sie davon? Nein. Und wissen Sie, worum es sich handelt? Nein, ich kümmere mich nicht drum. Aber es sollte Sie doch interessieren. Ich weiß nicht, was mich interessieren sollte. Ich rauche meine Zigarre, trinke meine paar Glas Bier, esse mein Abendbrot und lese keine Zeitung. Die Zeitungen lügen. Wozu soll ich mich aufregen? Sie interessiert also nicht einmal der Mord in Sarajevo? Mich interessiert überhaupt kein Mord. Ob es nun in Prag, in Wien, in Sarajevo oder in London ist. Dafür sind die Behörden, die Gerichte und die Polizei da. Wenn man jemanden irgendwo erschlägt, recht geschieht ihm. Warum ist der Trottel so unvorsichtig und lässt sich erschlagen? Das waren seine letzten Worte in dieser Unterredung. Seit dieser Zeit wiederholte er nur laut in Intervallen von 5 Minuten: Ich bin unschuldig. Als Schweg alle diese schrecklichen Verschwörergeschichten angehört hatte, hielt er es für angezeigt, den Arrestanten die vollständige Hoffnungslosigkeit ihrer Situation zu erklären. »Ja, mit uns allen steht's sehr schlecht«, begann er seine Trostesworte. »Das ist nicht wahr, was ihr sagt, dass euch, uns allen, nichts geschehen kann. Wofür haben wir eine Polizei? Als dafür, dass sie uns für unsere losen Meiler straft. Wenn eine so gefährliche Zeit kommt, dass man auf Erzherzoge schießt, so darf sich niemand wundern, dass man ihn auf die Polizeidirektion bringt. Je mehr unser hier sein werden, desto besser wird für uns sein, denn umso lustiger werden wir es haben. Wie ich beim Militär gedient habe, war manchmal unsere halbe Kompanie eingesperrt. Und wie viele unschuldige Leute sind schon verurteilt worden? Und nicht nur beim Militär, sondern auch von den Gerichten. Einmal ist, ich erinnere mich noch gut, eine Frau verurteilt worden, weil sie ihre neugeborenen Zwillinge erwürgt hat. Obgleich sie steif und fest geschworen hat, dass sie die Zwillinge nicht hat erwürgen können, weil sie nur ein Mädel zur Welt gebracht hat und es ihr gelungen war, es ganz schmerzlos zu erwürgen, ist sie trotzdem wegen Doppelmord verurteilt worden. Oder dieser unschuldige Zigeuner in Zabelitz, was am Christtag in der Nacht in einem Bäckerladen eingebrochen ist. Er hat geschworen, dass er sich nur anwärmen gegangen ist, aber es hat ihm nichts genützt. Wie das Gericht mal was in die Hand nimmt, steht schlimm. Aber das muss sein. Vielleicht sind nicht alle Leute solche Lumpen, wie man es von ihnen voraussetzen kann. Aber wie unterscheidest du heutzutage einen anständigen Menschen von einem Lumpen, besonders heute in einer so ernsten Zeit, wo sie diesen Ferdinand abgemurkst haben? Da hat man bei uns, wie ich beim Militär in Budweis gedient habe, im Wald hinterm Exerzierplatz den Hund von unserem Hauptmann erschossen. Wie er davon erfahren hat, hat er uns alle rufen lassen, hat uns antreten lassen und hat gesagt, dass jeder 10. Mann vorttreten soll. Selbstverständlich war ich auch der 10. und so sind wir Habtacht gestanden und haben nicht mal gezwinkert. Der Hauptmann geht um uns herum und sagt, ihr Lumpen, Schurken, Kanaillen, gefleckte Hyänen, ich möchte euch allen wegen dem Hund einzeln aufpelzen, euch zu Nudeln zerhacken, erschießen und blauen Karpfen aus euch machen. Damit ihr es aber wisst, dass ich euch nicht schonen werde, gebe ich euch allen 10 Tage Kasernenarrest. Also seht ihr, damals hat sich um einen Hunderl gehandelt und jetzt handelt es sich sogar um einen Erzherzog. Und deshalb muss Schrecken sein, damit die Trauer für was steht. Ich bin unschuldig, wiederholte der Mann mit dem gesträubten Haar. Jesus Christus war auch unschuldig, sagte Schweig. Und sie haben ihn auch gekreuzigt. Nirgendwo ist jemals jemandem etwas an einem unschuldigen Menschen gelegen gewesen. Maul halten und weiter dienen, wie man es uns beim Militär gesagt hat. Das ist das Beste und Schönste. Schweig legte sich auf sein Bett und schlief friedlich ein. Inzwischen brachte man einen neuen. Es war der Wirt Paljewitz, der seinen Bekannten Schweig, als er ihn bemerkte, weckte und mit einer Stimme voller Tragik rief, »Ich bin auch schon hier.« Schweig schüttelte ihm herzlich die Hand und sagte, »Da bin ich wirklich froh. Ich habe gewusst, dass jener Herr Wort halten wird, wie er Ihnen gesagt hat, dass man Sie abholen wird. So eine Pünktlichkeit ist eine schöne Sache.« Herr Paljewitz bemerkte jedoch, dass so eine Pünktlichkeit einen Dreck wert sei und fragte Schweig leise, ob die anderen eingesperrten Herren nicht Diebe seien, weil ihm das als Gewerbetreibenden schaden könnte. Schweig erklärte ihm, dass alle bis auf einen, der wegen versuchten Raubmordes an einem Bauer aus Hollitz hier sei, wegen des Erzherzogs in ihre Gesellschaft gekommen seien. Herr Paljewitz war beleidigt und sagte, dass er nicht wegen irgendeines vertrottelten Erzherzogs hier sei, sondern wegen seiner Majestät des Kaisers. Und weil dies die anderen zu interessieren begann, erzählte er ihnen, wie die Fliegen ihm seine Majestät den Kaiser verunreinigt hatten. »Sie haben mir ihn verschweint, die Biester«, schloss er die Schilderung seines Abenteuers. »Und zum Schluss haben sie mich ins Kriminal gebracht. Ich werde diesen Fliegen nie verzeihen«, fügte er drohend hinzu. Schweig legte sich abermals schlafen, aber er schlief nicht lange, denn man holte ihn ab, um ihn zum Verhör zu führen. Und so trug Schweig, während er über die Treppe in die 3. Abteilung zum Verhör schritt, sein Kreuz auf den Gipfel Golgathas, ohne etwas von seinem Martyrium zu merken. Als er die Aufschrift erblickte, dass das Spucken auf den Gängen verboten sei, bat er den Polizisten, ihm zu erlauben, in den Spucknapf zu spucken. Und strahlend in seiner Einfalt betrat er die Kanzlei mit den Worten, »Wünsche einen guten Abend, meine Herren, allen miteinander.« Statt einer Antwort puffte ihn jemand in die Rippen und stellte ihn vor den Tisch, hinter dem ein Herr mit einem kühlen Beamtengesicht von so tierischer Grausamkeit saß, als wäre er gerade aus Lombrosos Buch Verbrechertypen herausgefallen. Er schaute blutdürstig auf Schweig und sagte, »Benehmen Sie sich nicht so blöd!« »Ich kann mir nicht helfen«, antwortete Schweig ernst. »Man hat mich beim Militär wegen Blödheit superarbitriert. Ich bin nämlich von der Superarbitrierungskommission für einen Idioten erklärt worden. Ich bin ein beherrlicher Idiot.« Der Herr mit dem Verbrechertypus knirschte mit den Zähnen. »Das Wessen Sie beschuldigt sind und wessen Sie sich schuldig gemacht haben, zeugt davon, dass Sie alle fünf Sinne beisammen haben.« Und erzählte Schweg eine ganze Reihe verschiedener Verbrechen auf, angefangen vom Hochverrat und endend mit Majestätsbeleidigung und Beleidigung der Mitglieder des kaiserlichen Hauses. Inmitten dieser Gruppe glänzte die Billigung der Ermordung Erzherzog Ferdinands. Davon ging ein Zweig mit neuen Verbrechen aus, unter denen das Verbrechen der Aufwiegelung strahlte, weil sich alles in einem öffentlichen Lokal abgespielt hatte. »Was sagen Sie dazu?« fragte der Herr mit den Zügen tierischer Grausamkeit siegesbewusst. »Es ist viel«, erwiderte Schweg unschuldig, »allzu viel ist ungesund.« »Na also, dass Sie das wenigstens einsehen.« »Ich sehe alles ein. Strenge muss sein. Ohne Strenge möchte niemand nirgends hinkommen. Das ist so wie einmal, wie ich beim Militär gedient habe.« »Halten Sie's Maul«, schrie der Polizeirat Schweg an. »Und sprechen Sie erst, bis ich Sie etwas fragen werde. Verstehen Sie?« »Wie sollte ich nicht verstehen?« sagte Schweg. »Melde gehorsamst, dass ich verstehe und dass ich mich in allem, was Sie sagen, zurechtfinden kann.« »Mit wem verkehren Sie denn?« »Mit meiner Bedienerin, Euer Gnaden.« »Und in den hiesigen politischen Kreisen haben Sie keine Bekannten?« »Das schon, Euer Gnaden. Ich pflege mir das Mittagsblatt der Narodni Politika zu kaufen.« »Hinaus!« brüllte der Herr mit dem tierischen Aussehen Schweg an. Als man Schweg aus der Kanzlei führte, sagte er: »Gute Nacht, Euer Gnaden.« Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.